Das Werkzeug für Vorbilder, das persönliche Planungssystem. Da das Vorbildsein immer zuerst kommt und sich vor allem in den drei anderen Rollen niederschlägt, besteht Ihre erste Aufgabe darin, einen Fokus in Ihr Leben zu bringen. Sie müssen einfach entscheiden, was Ihnen am wichtigsten ist. Was sind Ihre höchsten Werte? Welche Vision haben Sie für Ihr Leben? Was ist mit Ihrer Arbeit zu Hause, als Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Vetter, Cousine, Sohn oder Tochter? Welche Art von Dienst möchten Sie Ihrer Gemeinde, Ihrer Kirche, Ihren Nachbarn und anderen Bedürftigen erweisen? Wie wichtig ist Ihnen Ihre Gesundheit? Wie wollen Sie sich Ihre Gesundheit erhalten und sie verbessern? Manche sagen, ja, unsere Gesundheit sei unser wahrer Reichtum und ohne sie sei finanzieller Wohlstand nichts wert. Wie wichtig sind Ihnen Ihr Verstand, Ihr Wachstum und Ihre Entwicklung? Was ist mit Ihrer Arbeit? Was sind Ihre wahren Talente? Wo liegt Ihre Leidenschaft? Was sind die größten Bedürfnisse in Ihrer Organisation, Ihrem Unternehmen und im Markt? Bei welchen Projekten und Initiativen inspiriert Ihr Gewissen Sie zum Handeln? Wie können Sie in Ihrem Job wirklich etwas bewirken? Was soll Ihr Lebenswerk sein? Das Werkzeug zur Fokussierung in der ersten Rolle ist ein persönliches Planungssystem. Als erstes schreiben Sie in Ihrem Zeitplanungssystem, sei es auf Papier oder im Computer, auf, was Ihnen am wichtigsten ist. Dann bauen Sie diese hochrangigen Prioritäten in Ihre Zeitplanung ein, sodass Sie ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit von Struktur und Disziplin einerseits und der Notwendigkeit von Spontanität andererseits herstellen können. Kurz gesagt, Fokus und Ausführung. Noch stärker als eine Visualisierung verbindet Schreiben das Bewusstsein mit dem Unterbewussten. Es ist eine psychoneuromuskuläre Aktivität und prägt sich in einem ganz wörtlichen Sinn in das Gehirn ein. Davon können Sie sich leicht selbst überzeugen. Schreiben Sie, bevor Sie heute ins Bett gehen, drei Dinge auf, die Sie am nächsten Morgen gleich als erstes tun oder an die Sie dann als erstes denken wollen, und schauen Sie, was passiert. Fast immer werden Sie sich beim Aufwachen dieser drei Dinge bewusst sein. Nur ein Drittel der Teilnehmer an der XQ-Befragung hat ein persönliches Planungssystem. Ein persönliches Planungssystem kann man auf ganz unterschiedliche Weise entwickeln und führen. Entscheidend ist, die Methode muss so funktionieren, dass Sie auf Ihre höchsten Prioritäten fokussiert bleiben. Manche Menschen, ich selbst auch, sind überzeugt, dass diese Art von Struktur Ihnen Freiheit verleiht. Andere hingegen empfinden sie als einengend. Ein wirkungsvolles Planungs- und Organisationssystem muss drei Kriterien erfüllen. Es muss in Ihr Leben Ihren Lebensstil integriert sein. Es muss mobil sein, also immer benutzbar. Und es muss personalisiert, also auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Wie können Sie beurteilen, ob jene Dinge, auf die Sie sich konzentrieren, klar an dem ausgerichtet sind, was Ihnen am wichtigsten ist? Dafür gibt es einen einfachen Prozess. Stellen Sie sich eine Produktivitätspyramide vor, die vier Ebenen hat. Die erste Ebene: Werte identifizieren. Die zweite Ebene: Ziele setzen. Die dritte Ebene: wöchentlich planen. Die vierte Ebene: täglich planen. Als erstes müssen Sie Ihre übergeordnete Zielsetzung und Ihre wichtigsten Werte, Standards und Ideale ermitteln. Elvis Presley sagte einmal: Werte sind wie Fingerabdrücke. Jeder von uns hat andere. Doch wir hinterlassen sie an allem, was wir machen. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass diese Werte in Prinzipien verankert sein müssen, sodass Ihr Leben einen unveränderlichen Kern und eine innere Quelle von Sicherheit, Orientierung, Weisheit und Kraft hat. Der beste Schlüssel dazu dürfte sein, ein persönliches Leitbild zu verfassen, das beschreibt, was Ihnen am wichtigsten ist, einschließlich Ihrer Vision und Ihrer Werte. Mithilfe dieses Leitbilds können Sie dann Prioritäten in Ihrem Leben setzen. Einmal kam eine Frau zu mir und sagte, ich habe miterlebt, wie mein Vater gestorben ist. Wir standen uns sehr nahe. Es war eine sehr emotionale Erfahrung. Ich erinnere mich daran, was Sie in Ihrem Buch zu den 7 Wegen geschrieben haben, dass man den 2. Weg schon am Anfang das Ende im Sinn haben, besonders effektiv umsetzen kann, wenn man 4 Reden schreibt, die man sich für seine eigene Beerdigung wünschen würde. Von einem Menschen, den man liebt, von einem Freund, von einem Kollegen und von jemandem, mit dem man in seiner Gemeinde gearbeitet hat. Als ich meinen Vater sterben sah und wir dann die Beerdigung vorbereiteten, nahm ich die Idee, ein persönliches Leitbild zu schreiben und darin in einem tiefen Sinn zu erklären, was mir am wichtigsten ist, zum ersten Mal ernst. Als nächstes müssen Sie Ihre wichtigsten Rollen identifizieren. Familienmitglied, freiwilliger Helfer in der Kirche, Gemeinde, Freund, Mutter, Vater, Teamführer. Und sich Ziele für die Woche setzen, die an jenen Werten ausgerichtet sind und im Zusammenhang mit den Rollen stehen, die Sie ermittelt haben. Ihr persönliches Planungssystem wird Ihnen helfen, sich Ziele zu setzen, die erreichbar sind, für die Sie sich selbst gegenüber verantwortlich sind und die Sie in kleinere Ziele aufgliedern können. Wie stark Sie diesen Zielen innerlich verpflichtet sind, hängt davon ab, wie sehr Sie mit Ihren Werten verbunden sind. Ein klares Bewusstsein Ihrer Rollen und Ziele ermöglicht es Ihnen, in Ihrem Leben eine Balance herzustellen. Die 3. Ebene der Pyramide ist die Wochenplanung. Diese Planungszeit bietet Ihnen die Chance, über Ihre Rollen nachzudenken, die großen Steine auszuwählen und sie als erstes einzubauen, wenn Sie anfangen, Ihre Woche zu planen. Das führt Sie zur Tagesplanung, bei der Sie realistische Aufgabenlisten anlegen, den Aufgaben Prioritäten zuordnen und die für den jeweiligen Tag angesetzten Termine noch einmal durchgehen. In dem Buch »Der Weg zum Wesentlichen«, das ich zusammen mit Rebecca und Roger Merrill geschrieben habe, werden diese Bereiche der persönlichen Leitbilder und Planungssysteme sehr eingehend besprochen. Wer sich auf die Tagesplanung beschränkt, also außerhalb des größeren Kontextes seiner Werte und seiner Ziele für jede der Rollen in seinem Leben bleibt und keine Wochenplanung macht, wird seine Zeit mit Dringlichkeiten und Krisenmanagement verbringen. Dringlichkeit wird die Wichtigkeit bestimmen und zu einer Sucht werden. Solche Menschen stehen ständig unter Stress und verschwenden ihr Leben mit unwichtigen Dingen.